Seht ihr, es hat funktioniert. Nein, wirklich, weil jetzt Assad hat dich schon zweimal aufgeweckt. Die Sonne geht auf Kreuz, ja. Brauchst noch eine Lichttherapie? Ich glaube, ich werde jetzt auf. Was, was ich mich noch setze? Ich jetzt auf. Ich stehe jetzt auf, du brauchst noch eine Lichttherapie. Ich habe auch aus Afghanistan Musik. Raus auf den Hof. Was passiert? Ich war mit der Luft beschäftigt. Sie weckt mich nicht. Sie will cool. Unwahrscheinlich. Boah, schon wach. Juan, kommst du mit raus? Hey, wo? Wollt ihr noch wecken oder was? Das wird sowieso. Armin, gib mir sein Scheißding. Gib mir das, Armin, gib mir das. Armin, gib mir das. Darf ich, bitte. Armin, gib. Armin. Juan! Du kleiner Bastard! Mach diese scheiß Musik aus! Armin, gib mir das Handy! Gib es mir! Mir! Ich wollte es hier und dann werfe ich das nach.